Das Buch Überblick über die Volksbildung in der TVRK wurde jüngst in Weißrussland wieder herausgegeben. Im Buch sind die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Fotos von Kim Il-sung abgedruckt. Der Chefredakteur der weißrussischen Zeitschrift Gesellschaftliche Erziehung, Sergei Djabatiev, verfasste dieses Buch. Es besteht aus 6 Kapiteln wie: Der große Genosse Kim Il-sung ist der Organisator der Volksbildung in der TVRK und die Bildungsarbeit in der TVRK 1945 bis 2012. Im Buch sind auch die Fotos über die Vorzüge des sozialistischen Bildungssystems der TVRK zu sehen.